Was dann vor allem auf unsere Anfrage dann wieder antworten, ist ja eine ziemlich heftige Beschuldigung. Hi zusammen, willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute: Jäger und Sammler und das geplatzte Treffen mit ihren Kritikern. Einige von euch haben es bestimmt schon mitbekommen, wir fassen es dennoch schnell zusammen. Vor einiger Zeit kam auf Jäger und Sammler das Video Die Hasstherapie aus, wo einige echte Hater-Kommentare, aber auch Kritiken vorgelesen wurden. Und es sollte ein Gespräch stattfinden zwischen den Hosts von Jäger und Sammler und drei ihrer größten Kritikern, der Dr. Rand, Dorian der Übermensch und die vulgäre Analyse. Das Ganze sollte in einem neutralen Raum stattfinden mit einem Mediator oder einem Paartherapeuten, wie sie es dargestellt haben. Und das Ganze sollte gefilmt werden und ins Netz gestellt werden und es sollte ein interessantes Gespräch werden. Alle drei angesprochenen YouTuber waren auf jeden Fall begeistert von der Idee. Jedoch hatten sie Bedingungen, denn die vulgäre Analyse und auch der Dr. Rand wollten ihr Gesicht nicht zeigen und sie waren sich nicht sicher, wie für ihre Sicherheit gesorgt werden könnte. Im Gegensatz zu Dorian, der kein Problem hat, offensichtlich auf seinem Channel sich zu zeigen, befürchten sowohl der Dr. Rand als auch die vulgäre Analyse, dass sie in Gefahr kommen könnten, gelangen könnten, wenn ihre Identität bekannt wird. Sie sind auch bereits auf ihren Channel tatsächlich gezielt bedroht worden. Ganz genau. Deswegen hat die Vulgäranalyse oder auch Dr. Rand und Dorian der Übermensch vorgeschlagen, das Ganze in einem Google Hangout zu machen, wo es komplett ungescriptet und zensiert und einfach alles mitläuft, was man sich später dann zurechtschneiden kann. Aber auf jeden Fall gibt es quasi diese eine Rohdatei, in der man diese Diskussion mitbekommt. Das hat die Redaktion von Jäger und Sammler abgelehnt, weil sie der Meinung war, es muss auf jeden Fall ein persönliches Gespräch werden. Es gab E-Mails hin und her. Das Ganze wurde schon festgehalten in den Videos von Dr. Rand, die vulgäre Analyse und von Dorian der Übermensch. Das Gespräch kam eben nicht zustande. Der Knackpunkt, der am meisten zu sehen war, ist, dass der Kopf hinter der vulgären Analyse auf jeden Fall um eine Verkleidung gebeten hat, weil er sein Gesicht eben nicht zeigen wollte. Deswegen bestand er auf einer Verkleidung wie einem Niqab oder ähnlichem. Das Gespräch ist, wie gesagt, nicht zustande gekommen und auf ihrer Twitter-Seite haben Jäger und Sammler folgendes Statement verfasst: Schlechte Nachrichten. Wir konnten uns mit die vulgäre Analyse der Dr. Rand und Dorian der Übermensch auf keinen Kompromiss einigen. Wir, die Redaktion von Jäger und Sammler, haben mit ihnen gemailt und gesprochen. Uns war wichtig, dass es zu einem persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht mit den Hosts kommt. Am Ende war nur eine Frage offen. Wie stellen wir sicher, dass die vulgäre Analyse und der Dr. Rand nicht erkannt werden? Wir waren natürlich bereit zu anonymisieren, die vulgäre Analyse wollte aber im Niqab oder ähnlichen erscheinen, was wir nicht akzeptieren konnten. Der Dr. Rand und Dorian der Übermensch wollten nur kommen, wenn auch die vulgäre Analyse kommt. Daher kommt es leider zu keinem Treffen. Die Redaktion von Jäger und Sammler. Es wird ja hier begründet, dass die vulgäre Analyse eigentlich einen Niqab nutzen will. Deswegen haben wir ganz sachlich und vernünftig nachgefragt auf Twitter. Wir hatten nicht vor, sie zu trollen oder irgendwie bloßzustellen, sondern wir wollten wirklich nur Informationen haben, was denn genau jetzt der Grund ist. Und Folgendes ist dabei zustande gekommen. Unsere Frage war anfänglich: Wenn bekannt ist, dass die vulgäre Analyse eine Gefährdung seines Lebens befürchtet, warum seid ihr dann dennoch gegen eine Maskierung? Wie gesagt, unserer Meinung nach eine legitime Frage. Die Antwort kam tatsächlich wenig später. Wir waren sogar überrascht, dass man auf uns einging. Die Antwort lautete wie folgt: Weil das ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht unmöglich macht. Wie auch in dem Statement verfasst. Deswegen haben wir nochmal nachgehakt. Danke für die Antwort, aber inwiefern ist das für eine konstruktive Diskussion relevant? Es geht doch um Argumente und ihre Darstellung, oder? Die Antwort darauf war: Weil wir überzeugt sind, dass es einen Unterschied macht, wenn man sich im Gespräch in die Augen guckt. Und in dem Fall waren wir dann wiederum verunsichert, denn in einem Niqab kann man sich ja nun mal in die Augen schauen. Deswegen haben wir da nochmal sicherheitshalber nachgefragt. Ernste Frage: Dann müsste der Niqab doch völlig okay sein, da man da zu 100% die Augen sieht. Das heißt, der Niqab erlaubt Augenkontakt. Was ist dann das Problem? Und da wird er mitunter angewandt oder eingeworfen von Jäger und Sammler. Vielleicht, wenn sie aus religiösen Gründen getragen wird. Okay, auch da wieder sehe ich kein Problem. Wenn Sie Angst haben, dass das religiöse Gefühle verletzt wird, vor allem, weil Sie auch Muslime im Team haben, absolut kein Problem. Deswegen fragt mir weiterhin: Geht es etwa nur um das religiöse Symbol Niqab? Dann wäre eine Balaklava doch auch eine Möglichkeit, ohne religiöse Gefühle zu verletzen. Auch da wieder, es kommt auf dasselbe hinaus. Und Jäger und Sammler reagiert ein bisschen eigenartig drauf und antwortet: Welchen Punkt wollt ihr beweisen? wie gesagt, es fühlte sich an, als ob sie so ein bisschen in die Defensive gehen. Ich meine, ich kann verstehen, sie bekamen ja Fragen ohne Ende hin und her. Aber darum ging es. Und es ging nicht darum, einen Punkt zu beweisen, sondern um nachzufragen, was denn jetzt wirklich Sache ist. Deswegen auch unsere Antwort: keinen. Wir fragen lediglich ehrlich nach einem Grund, warum eine religiös nicht offensive Maske mit offenen Augen für euch nicht okay wäre. Die nochmalige Antwort: weil auch sie den Rest des Gesichts verdeckt. Und ab diesem Punkt dachten wir, ich glaube, vielleicht weil unser Channel oder unser Twitter klein ist und sie uns nicht ernst nehmen, oder weil sie uns mit jemandem verwechselt haben oder weil sie vergessen haben, was vorher lief, haben wir da nochmal extra nachgefragt. Verzeiht, aber ihr habt gerade erst geschrieben, dass es euch um Augenkontakt ging. Oder veralbert ihr uns? Masken gibt es, by the way, mit Mundöffnung. Was ja stimmt, denn es gibt auch Balaklavas mit diesen Sprechlöchern. Und ich glaube, da sieht man so ziemlich jede Mimik und Augenkontakt und was auch immer. Und die Antwort knüpft wieder am Anfang des Tweetens. Und zwar mit der folgenden Aussage. Wie im Statement geschrieben, ein Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Keine Masken whatsoever. Okay, an diesem Punkt haben wir dann gedacht, okay, es macht keinen Sinn, weiter zu fragen, weil sonst werden wir uns immer weiter im Kreis drehen oder letztendlich kommt ab dasselbe hinaus wie, es geht nicht, weil es nicht geht. Also fragten wir, denn es ging ja eigentlich nur um die Vulgäranalyse und um seine Sicherheit bzw. sein Sicherheitsgefühl. Von daher fragten wir dann, bedeutet das, dass ihr Etikette, und laut eurer Aussage ist es nichts anderes, über das Sicherheitsgefühl eures Gastes stellen würde? Denn letztendlich ist das, sie sagen ja, sie wollen, ist es wichtig für eine Auseinandersetzung, dass man sich in die Augen schaut, dass man sich austauscht. Also es klang auf jeden Fall eher nach einer Etikette. Oder was meinst du, Gustavo? Natürlich ist das eine Etikette. Und was dann vor allem auf unsere Anfrage dann wieder antworten, ist ja eine ziemlich heftige Beschuldigung. Was wollt ihr uns vorwerfen, dass wir ernsthaft die Sicherheit eines Gesprächspartners gefährden? Ab diesem Punkt war uns auch schon etwas unwohl, denn uns werden ja offensichtlich Worte in den Mund gelegt. Das haben wir niemals behauptet. Und ich ging einfach mal im Zweifel für den Angeklagten aus, dass sie, wie gesagt, gerade ohne Ende Tweets beantworten müssen und das irgendwie durchgerutscht oder sie es vielleicht nur oberflächlich gelesen haben. Deswegen haben wir dann nochmal es richtigstellen wollen. Bitte legt uns keine Worte in den Mund. Es ging um das Sicherheitsgefühl. Niemand wirft euch vor, vorsätzlich Leute in Gefahr zu bringen. Denn genau das taten wir eben nicht. Wir haben ja gefragt, warum ihnen das Sicherheitsgefühl von der vulgären Analyse nicht so wichtig ist. Und das Ganze kam dann raus. Es kam natürlich danach keine Antwort mehr. Wir wollten nichts vorwerfen. Wir wollten möglichst neutral danach fragen, warum? Warum wollt ihr nicht, dass die Vulgäranalyse eine Maske trägt? Genau, und der einzige Grund, den wir rauslesen konnten, war tatsächlich diese Etikette. Und deswegen werden wir da fragen können, warum diese Etikette so wichtig ist. Aber wir hatten einfach das Gefühl, dass sich das Ganze dann im Kreis dreht. Außerdem haben sie auch auf unseren letzten Tweet nicht reagiert. Von daher dachten wir, okay, das war's. Es kamen natürlich auch sehr viele Kommentare dazu. Einige waren der Meinung, dass sie sich mit ihrer Logik etwas in die Ecke argumentiert hätten. Einige waren der Meinung, dass das Gespräch von vornherein nicht hätte stattfinden können, weil sie das nicht wollten. Gustavo, was glaubst du, was könnte der Grund sein? Gut, du hast schon vielleicht angesprochen, sie waren vielleicht zeitgleich mit mehreren beschäftigt, die Anfragen stellten. Dennoch, dürftig, sehr, sehr dürftig. Wir wissen immer noch nicht, warum Jäger und Sammler nicht will, dass zumindest eine Maskierung ermöglicht wird, damit die Vulgäranalyse nicht um das eigene Leben fürchten muss. Einer der Gründe, warum sie zum Beispiel auf ein Hangout verzichtet haben, ist, glaube ich, folgender. Jäger und Sammler wird ja von einer sehr, sehr großen Produktionsfirma gemacht, die UFA. Also das hat bestimmt jemand mal gehört. Und das Ding bei Produktionsfirmen ist auch, dass sie super ungern die Kontrolle abgeben. Und in einem Google Hangout hätte die Produktionsseite absolut keinen Einfluss drauf. Damit will ich nicht sagen, dass sie es manipulieren würde oder sonst was. Aber an sich ist das so, wenn man etwas produziert, will man normalerweise immer eine gewisse Kontrolle haben, weil man auch für die Qualität zuständig ist. Wie gesagt, das ist nur eine neutrale Feststellung, keine Beschuldigung oder sonst irgendwas. Vielleicht spielt aber auch eine Rolle, dass sie einfach Angst haben, diese Diskussion einfach zu verlieren. Was passieren kann? Aber wäre das so schlimm? Ich meine, ist das nicht Sinn einer Diskussion, dass letztendlich zwei Parteien aufeinandertreffen und dann die bessere Idee gewinnt, unabhängig? Ich meine, was gibt es denn zu gewinnen? Internetpunkte? Likes? Ich meine, das geht doch... Öffentliche Gelder. Aber die öffentlichen Gelder kriegen sie doch sowieso. Die kriegen sie sowieso. Ja, aber es wäre natürlich tragisch, wenn diejenigen, die das als Hobby machen, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, sozusagen diese Diskussion besiegen würden. Als Hobby ja, aber die Sache ist, die Vulgäranalyse und gerade der Dr. Rand, der halt wissenschaftlich sehr bewandert ist, ist völlig in seinem Element. Während die Hosts von Jäger und Sammler ja auch, wie gesagt, es sind Hosts. Natürlich werden sie ihre eigene Meinung haben und sie sind nicht dumm. Aber sie sind keine absoluten Experten auf dem Gebiet. Sie haben ja eine Redaktion, die hinter ihnen steht und ihnen die Sachen vorschreibt. In einer normalen Diskussion müssten sie ja quasi als sie selbst auftauchen, quasi mit ihrem eigenen Wissen sein. Sie können sich ja nicht wirklich, sie können sich vielleicht etwas vorbereiten, aber genau genommen müsste die Redaktion von Jäger und Sammler mit Dr. Rand, Dorian der Übermensch und der Vulgären Analyse diskutieren, denn sie machen ja die eigentliche Arbeit. Guter Vorschlag, warum nicht? Es ist ein PR-Debakel, wenn sie unterlegen sind. Warum? Weil Jäger und Sammler diese Kritiker wie die Vulgäre Analyse, Dr. Rand einfach permanent diffamiert und als wenig adäquat in ihren Aussagen dann abstraft und so weiter und so fort. Das heißt, eine PR-Katastrophe könnte zustande kommen. Abgesehen davon, dass sie mit öffentlichen Mitteln dafür finanziert werden, dass sie auch mitunter Leute diffamieren, was an sich schon tragisch ist. Das kann man zum Beispiel an so etwas sehen wie im Video die Hasstherapie, wo die die Argumente von Dr. Rand im selben Haufen von wirklich echten Hatern mit absoluten Blödsinn-Aussagen geworfen werden. Somit das Gefühl entsteht, sie wären Teile davon. Nicht nur Blödsinn, Sexismus, Rassismus, wirklich äußerst, äußerst kritische Kommentare. Kritisch nicht im Sinne von kritikfähig, sondern einfach nur ausfallend. Fazit ist, es ist sehr schade, was passiert ist, denn diese Diskussion hätte sich sehr, sehr viele gerne angesehen. Eventuell hätten sehr viele ihren Blickweise, Betrachtungsweise ändern können. Wir wissen es nicht, da die Diskussion nicht stattfindet, was, wie gesagt, für die Gesellschaft an sich auch eigentlich sehr schade ist. Wie es aber auch anders geht, dass man tatsächlich aufeinander zugehen kann, sieht man am Beispiel Lacey Green. Lacey Green ist eine feministische YouTuberin, die sich jahrelang für Social Justice Belange eingesetzt hat und auch ebenfalls ihre Kritiker häufiger mal verteufelt hat, bis sie irgendwann mal in eine Diskussion mit ihren Kritikern trat, eine offene Diskussion, und langsam auch ihre Meinung änderte und gemerkt hat, hey, andere Seite hat auch zum Teil valide Argumente und wir sollten vielleicht einander zuhören. Sehr begrüßenswert. Und es wäre auch fantastisch, wenn das hier in Deutschland auch passieren würde. Aber wie immer, was ist denn eure Meinung zu der Gesamtsituation? Glaubt ihr, die Vulgäre Analyse hat einen validen Punkt, indem er sich von vornherein maskieren wollte? Oder glaubt ihr, dass Jäger und Sammler einfach nur einen Vorwand gesucht haben? Schreibt es in die Kommentare, denn eure Meinung interessiert uns. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es, liked es und abonniert unseren Channel. Und ich sage dann mal, bis zum nächsten Mal. Danke und ciao. Ciao.